Was ist Dezentralisierung? Dezentralisierung ist das Gegenteil von Zentralisierung und bedeutet, dass etwas wie zum Beispiel Macht, Kontrolle oder Vertrauen nicht nur auf einige wenige fokussiert ist, sondern sich auf viele oder sogar alle verteilt. Bei einer Dezentralisierung passiert genau das Gegenteil von dem, was die bereits angeführten Beispiele zentralisierten Handelns zeigen. Nicht eine einzelne Person ist an der Macht, sondern die Teilnehmer entscheiden selbst darüber, was passiert und was nicht. Ähnlich wie sich der Präsident in einer Demokratie nicht einfach selbst ernennen kann, sondern vom Volk, also von vielen, gewählt wird, so kann dieses Konzept in abgewandelter Form auch auf Dinge wie Datenspeicherung, Besitz, Identität, Kommunikation und vieles mehr ebenfalls angewandt werden. Für viele Menschen ist das Konzept der Dezentralisierung heute noch so neu wie vor knapp 20 Jahren das Konzept Internet. Bei einer Dezentralisierung bestätigt nicht die Regierung eines Landes zentral die Identität der Bürger, sondern alle Bürger bestätigen dezentral die Identität aller anderen. Das heißt, es geht nicht alles von einer einzigen zentralen Institution aus, sondern eben dezentralisiert. Jeder steuert ein bisschen etwas dazu bei. In einem dezentralen System speichert nicht Google oder Dropbox zentralisiert unsere Dateien, sondern jeder Nutzer speichert dezentralisiert einen Teil der Daten von jedem. Ein Vertrag zwischen zwei Parteien wird nicht zentralisiert auf einem Amt eingetragen, sondern wird von jedem anderen, der auch einen Vertrag mit jemandem beschließen will, dezentral als sogenannter Smart Contract oder zu Deutsch als schlauer Vertrag abgespeichert. Wir werden in den späteren Kapiteln noch viele weitere Beispiele anführen, welche die zahlreichen Vorteile der Dezentralisierung verdeutlichen, nämlich Vertrauen, Macht und Kontrolle fließen Weg von einigen wenigen und hin zu allen Teilnehmern. Das wird nicht nur drastische Auswirkungen auf viele Sparten unseres täglichen Lebens haben, sondern es wird auch viele Fragen zu Machtverhältnissen auf der ganzen Welt aufwerfen. Zugleich wird jedoch ebenfalls klar, dass durch Dezentralisierung eine weitaus erhöhte Datenverarbeitung bei allen Teilnehmern notwendig ist. Hier kommen Computer wie gerufen, welche solche Abläufe deutlich effizienter abspeichern und verarbeiten können als jedes Verfahren ohne EDV. So kommen wir zum Konzept der dezentralen Ledger-Technologien.